Kampf auf Leben und Tod. Ein Versailler Friede kommt nicht. Noch einmal. Sondern sollten wir Deutschen in diesem Kampf besiegt werden, was der Himmel verhütet, und wir nicht glauben können, dann würde dieses deutsche Volk mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Du und ich und alle, Mann und Frau, Kind und Kegel, das Kind im Leibe würde getötet werden. Der Jude würde ein Erbarmen nicht kennen, eine Gnade nicht kennen. Es ist dies ein Kampf auf Leben und Tod, um Sein oder Nichtsein, unerbittlich. Gott Jehova, Gott der Rache, er würde dich fressen. Dieser Krieg ist der Ausdruck des Kampfes der beiden Welten miteinander. Juda auf der einen Seite vertritt als Exponent die lebensverneinende, die vernichtende, zerstörende Welt. Juda sieht in der Erde nur ein Elendstal, ein Jammertal. Es ergibt sich der Mystik, den dunklen Mächten, den Geistern. Juda ergibt sich all diesen finsteren Mächten der Vernichtung. Und der nordische Mensch ist der Exponent der Lebensbejahung. Der nordische Mensch vertritt das Licht und die Sonne und die Freude und die Kultur. Das ist unser Kampf, den wir führen. Und äußeren Ausdruck ist unsere Partei und ihre Idee. Und auf der anderen Seite der Bolschewismus und Herr Stalin. Dieser Kampf muss ausgetragen werden, ob wir wollen oder nicht, Freunde. Dieser Kampf ist unerbittlich und unabänderlich. Der Jude wollte diesen Krieg und will ihn. Es ist der Krieg Judas. Der Krieg Judas. Wir müssen das klar sehen. Wir entgehen dem nicht. Entweder wir tragen diesen Kampf tapfer und mutig aus und wir stellen uns mit allem Feuer und Inbrunst und Fanatismus in diesen Kampf hinein. Wir sehen den Feind ganz klar. Es ist ein revolutionärer Kampf. Wir prallen zwei Welten aufeinander mit ihrer ganzen Macht und Größe, und wir sind zutiefst überzeugt, der Herrgott will es, dass diesmal das Gute siege, dass die lebensverneinende, die zerstörende Welt vernichtet werde. Der Bolschewismus, Juda und Moskau, sie werden fallen, weil sie fallen müssen. So ist es.